Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Februar 2013 von Andrea Göde. Es liest Christian Bein. Meine Familie. Die Bedeutung des Begriffs meine Familie hat sich in der vergangenen Zeit stark gewandelt. Fragte man vor einigen Jahren einen Menschen nach seiner Familie, so meinte man in der Regel den engsten Familienkreis, Ehepartner, Kinder, Eltern, Großeltern und vielleicht auch noch die Tanten, Onkel und so weiter. Man erhielt auch spontan Auskunft über diesen Personenkreis, der Familienbegriff war bislang eingegrenzt. Heute sehen Familien anders aus. Da ist ein alleinerziehender Elternteil, die Großeltern leben in einer anderen Stadt, es gibt weit weniger familiäre Bindungen und im Notfall muss auf ein anderes soziales Netz zurückgegriffen werden. Dieser Mann oder diese Frau werden ihre Familie anders als früher definieren. Für sie ist der beste Freund, die beste Freundin und oder die Nachbarn, die das Kind stundenweise betreuen, mit denen in schwierigen Situationen Problemlösungen erarbeitet werden und mit denen man auch mal einfach nur gern zusammen ist, ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Diese Menschen sind bereit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Sie sind da, wenn man sie braucht, und gehören somit zur Familie der alleinerziehenden Person. Betrachtet man als anderes Beispiel Paare, die sich gegen Kinder entschieden haben und sich voll auf ihre berufliche Karriere konzentrieren, so stellt man fest, dass auch sie ein soziales Netzwerk aufbauen und die Menschen um sich herum als Familie bezeichnen. Gleiches gilt für gleichgeschlechtliche Paare. Die Zahl der Geburten nimmt stetig ab und so entstehen immer mehr Ein-Kind-Familien. Das Einzelkind hat natürlicherweise einen hohen Stellenwert bei den Eltern. Frühförderung, der Erwerb sozialer Kompetenzen und Kontakte zu anderen Familien sind von großer Bedeutung. Erziehungsfragen werden mit Freunden, der Kursleitung der Eltern-Kind-Gruppe, den Erzieherinnen oder Lehrern diskutiert. All diese Menschen sind für die Kleinfamilie von großer Bedeutung. Sie sind Bezugspersonen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen, deren Lebenserfahrung wichtig ist. Für mich gehören diese Menschen auch zur Familie und ich finde es gut und richtig, dass wir heute die Bedeutung des Begriffs Familie ausweiten und darüber anders diskutieren. In den Leitlinien der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen von 2009 findet man einen erweiterten, offenen Familienbegriff, der alle Formen des Zusammenlebens, in denen Menschen gegenseitig Verantwortung übernehmen, als Familie definiert. Sicherlich lässt sich keine Definition von Familie finden, die allumfassend ist. Aber das kann auch nicht das Ziel sein, wenn man über die Bedeutung des Begriffes »meine Familie« spricht. Ich möchte vielmehr, dass wir den verschiedenen Lebensmodellen positiv begegnen und die Menschen in ihren Lebenssituationen achten und wertschätzen, so wie Gott es uns gelehrt hat. In der Bibel wird die Familie nicht als Kleinfamilie definiert, sondern vielmehr von verschiedenen Lebensmodellen berichtet. Jesus sagte es so: Alle, die nach Gottes Wort leben, sind meine Schwestern und Brüder. Matthäus 12, Vers 46. Folgen wir seinem Aufruf und übernehmen Verantwortung für andere Menschen, die nicht zu unserer Ursprungsfamilie gehören, unseren Lebensweg aber dennoch begleiten. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Februar 2013. Text Andrea Göde, Sprecher Christian Bein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen. Thank you.